Eine neue Folge MT5. Heute gibt es erste Gedanken zur nicht mehr ganz so neuen Neutral Hero Box 2. Herzlich willkommen, Marcel wieder hier. Ich möchte mir heute die neutrale Heldenbox 2 anschauen. Die ist ja schon etwas länger auf dem Markt. Ich habe auch schon gegen einiges davon gespielt und auch schon ein, zwei Sachen selber gespielt. Und ich finde das eine sehr coole Ergänzung und das ist natürlich jetzt auch für alle, außer die Free-Folk-Spieler, besonders relevant, da die alle spielen können und natürlich auch für die Free-Folk-Spieler, da sie dagegen spielen können. Wir fangen auch ohne lange Umschweife an. Es sind, gute Frage, ich glaube 7 Modelle in dieser Box. Wir haben Dario Naharis, den man als Anspieler und als Attachment spielen kann. Man hat Vago Hold, den man als Anführer und als Attachment spielen kann. Man hat als NCUs Tycho Nesteris und Warder Frey, die nur als NCUs spielbar sind. Und man hat Jaqen H'ghar, ebenfalls als NCU, aber auch als Attachment. Und sogar noch als eigenes Attachment für die Starks spielbar, also in 3 Varianten. Außerdem hat man Bronn und Brienne. Und ich glaube, das waren dann meine 7 Stück. Genau. Die jeweils beide als Attachment sind, die es ja schon im Kickstarter gab und die sich auch nicht verändert haben, jetzt aber in neuem Gewand, also in neuer Pose zu haben sind in dieser Box. Ich fange erstmal mit den beiden neuen Commandern an, da das ja irgendwie besonders interessant ist, da das ganz neue Commander für alle Fraktionen außer den Free Folk sind. Und zwar habe ich als erstes hier auf der Liste Vago Hold, the Goat of Harrenhal, also die Ziege von Harrenhal. Das ist der Anführer einer Söldnertruppe, nämlich der, hier im Spiel heißen sie tatsächlich Bloody Mamas, also sowas wie Mamas sind, glaube ich, ja, so fahrende Spielleute, könnte man es vielleicht übersetzen. Also welche, die jetzt nicht unbedingt Theaterstücke, aber sowas, ja, Theater aufführen. und Bloody, ja, ist halt eine Söldnertruppe und deren Geschäft ist halt der Tod. Sie selbst nennen sich, glaube ich, Brave Companions. Also mutige, was auch immer. Der kommt, glaube ich, in der Serie nicht vor und wird durch eine andere Rolle ersetzt. Im Buch der Jamie die Hand abschlägt und ihn dann zurück zu Tywin sendet. Ist, wie gesagt, eine Söldnergruppe. Es wurden auch schon gespoilert und geleakt. Ja, eher geleakt, dass zu den Einheiten kommen werden. Einmal eine Fußeinheit und einmal eine Einheit auf auf quasi einer Mischung aus einem Zebra und einem Pferd. Zors heißen die, glaube ich. Also quasi wie Horse, Englisch Pferd, nur mit Z am Anfang. Genau. Und die sind hauptsächlich auf Weekend ausgelegt. Jetzt kommen wir aber auch mal zu seinen Regeln. Er hat erstmal, so wie ihr, die meisten Anführer, die irgendwas mit einem Haus oder einer Gruppe zu tun haben, die Affiliation, nämlich Bloody Mamas. Die Einheit, in der er drinnen steht, gilt als Bloody Mama Einheit, was dann, wie das schon von anderen bekannt ist, sich auf seine Taktikkarten auswirkt. Und dann hat er die gleiche Order, die gleiche Fähigkeit, die auch Tywin als Commander hat, nämlich Intimidating. Die kennt man jetzt auch schon von dem Chosen of Steel vom Prefolk noch mehr. Nämlich, wenn die Einheit, in der er drin steht, aktiviert, das heißt in der Regel wird das einmal pro Runde passieren, wird eine Einheit in langer Reichweite geschwächt bzw. weakened. Ist auf jeden Fall eine starke Fähigkeit. Und wir werden gleich sehen, dass das so ein bisschen in sein Thema mit reinspielt, mit diesem Weekend-Token dann auch zu arbeiten. Ein bisschen blöd bei ihm ist momentan, da seine eigenen Einheiten noch nicht raus sind, dass es recht wenig Möglichkeiten gibt, momentan Weekend Token zu verteilen. Die Starks sind ja relativ gut darin, Vulnerable zu verteilen. Die Lannisters sind recht gut darin, Panic zu verteilen. Weekend ist bei den Lannistern noch ganz okay, dass da den Pycelle noch gibt, aber in anderen Fraktionen ist das etwas schwieriger. Genau, jetzt komme ich mal zu seinen Taktikkarten. Wie bei jedem anderen sind das auch drei. Die erste ist The Crippler's Infamy. Wenn eine geschwächte Einheit des Gegners aktiviert, dann muss diese Einheit einen Paniktest ablegen. Was in den neuen Regeln vielleicht sogar noch gefährlicher ist als in der alten, da man, wenn sie ihn verpatzen, ein höheres Potenzial hat. Und zusätzlich kann man noch den Weaken-Token, der ja auf der Einheit liegen muss, ausgeben, damit sie statt der normalen 2 Würfel für den Test, beziehungsweise wenn wir jetzt den D3, den man jetzt dazu würfeln muss, weglässt, 3 Würfel würfeln müssen und den höchsten beiseite legen. Ich habe da die Mathematik dahinter noch nicht berechnet, aber ich glaube, das ist schon ein ziemlich guter Effekt. Das Blöde ist halt, dass man dafür den Weekend-Token halt ausgeben muss, den man gegebenenfalls noch gut hätte gebrauchen können. Und wie gesagt, in den neuen Regeln, wo es ja nicht mehr darum geht, dem Gegner irgendwie möglichst viele Modifikationen auf einen Paniktest draufzuhauen, damit er den verpatzt, sondern indem es deutlich stärker ist, wenn man ihn viele Paniktests machen lässt und ja, die Wahrscheinlichkeiten gut stehen, dass er die verpatzen wird, weil er zum Beispiel Mali drauf hat, ist das natürlich schon eine starke Karte, um einfach ein bisschen zusätzlichen Schaden zu machen und gegebenenfalls dann bei einer Einheit, die einen dann angreifen möchte, noch einen Rank kaputt zu machen oder ähnliches. Die nächste Taktikkarte ist Remorseless Assault und das ist, wie ich finde, eine sehr starke Taktikkarte, beziehungsweise sie hat einen sehr starken Effekt. Sie wird eingesetzt, wenn eine freundliche Einheit eine Attacke macht, bevor die Würfel geworfen werden und dann muss man ein Weaken Token von dem Verteidiger ausgeben. Das heißt auch hier wieder die Kosten, die das Ganze hat. Für den Effekt, der dann aber wie gesagt stark ist, nämlich plus 2 Würfel und Sundering. Und falls das Ganze eine Bloody Mamas Einheit ist, darf man auch noch seinen höchsten Attackenwürfelwert verwenden. Da fallen mir direkt einige Einheiten ein, in denen das super heftig ist, nämlich alles, was Critical Blow hat und gegebenenfalls sowieso schon noch Würfel dazu bekommen kann. Und dann hat man, wie ich in der letzten Folge über die Nachtwache, die Swarm Brothers geredet habe, die Möglichkeit, extrem viele Würfel mit Critical Blow und Sundering zu bekommen und dadurch dann, gerade wenn es in einem Charge ist, eine hohe Wahrscheinlichkeit oder zumindest eine realistische Wahrscheinlichkeit, eine Einheit komplett auszulöschen, selbst wenn sie einen Verteidigungswert von 4 hat. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit, sie sehr, sehr stark zu dezimieren. Bei Starks könnte das zum Beispiel mit einem einfach eine Einheit Sworn Swords, die Critical Blow hat, funktionieren. Man könnte auch Roderick NCU dazu nehmen, wenn man irgendwas hat, wo noch ein Umber Champion drinne steht, hat man direkt 4 Würfel dazu und wie gesagt, in einem Charge und Critical Blow ist das einfach extrem stark. Aber man muss halt erstmal diesen Weaken Token haben, das heißt vielleicht dann doch eher mit Pycelle bei den Lannistern und in Mountains Men oder auf Mountains Men gespielt. Die letzte Taktikkarte ist Mama's Trick. Zu Beginn eines Zuges darf man eine feindliche Einheit auswählen. Diese muss dann einen Moraltest machen und wenn sie ihn verpatzt, dann wird sie sowohl verwundbar als auch weakened. Das heißt, da hat man dann eine Quelle für die Weakened Token noch dazu. Und falls sie mit einer Bloody Mama Einheit im Kampf sind, bekommen sie minus 2 auf diesen Wurf. was dann die meisten Einheiten ja schon in den eher roten Bereich legt. Ist halt leider eine Karte, auf die man sich recht wenig verlassen kann. Immerhin hat sie keine Kosten. Das finde ich bei Ruse Bolton, für die den schon mal gespielt haben. Der hat auch eine Taktikkarte, wo der Gegner Moratis machen muss. Man muss aber erstmal einen Panik-Token auf der Einheit ausgeben und weiß dann auch nicht mal, ob das einen Effekt hat, was man da machen wird. Etwas doof. Hier kann man es halt einfach spielen und wenn es klappt, hat es geklappt und wenn nicht, dann hat man zumindest keinen Nachteil dadurch. Außer, dass halt die Karte weg ist. Insgesamt haben wir also zweimal Sachen, die mit Moral bzw. Paniktest was zu tun hat und eine Karte, die stark draufhaut. Wegen dieser doch dann eher Moral-Paniklastigen finde ich den in den Lannistern besser, da man einfach Cersei auf die Einheit draufhauen kann, wenn man diese Karten hat und dann der Paniktest deutlich wahrscheinlicher durchgeht. Man je nachdem sogar den Weekend-Token gar nicht ausgeben möchte dann und auch der Mama's Trick dann deutlich einfacher durchgeht und man das Vulnerable und Weekend, also verwundbar und geschwächt, noch verteilen kann. Und mit den Mountainsmen hat man, wie gesagt, eine Einheit, wo dann auch die Remorseless Assault-Attacke ja sehr stark drauf ist. Er konkurriert da natürlich in der Spielweise etwas mit Tiven, der ja auch sehr mit dem Geschwächt-Token die verteilt, hat er quasi die gleiche Order. Tiven ist von den Taktikkarten hat er auch eine, die einfach Schaden macht, wenn man angegriffen wird. Würde ich jetzt ja sagen, ist relativ ähnlich sogar zu dem The Crippler's Infamy mit dem Paniktest, wo man auch einfach Schaden macht. Er hat dann aber noch eine, er hat auch eine Karte tatsächlich, mit der er einen Token noch verteilen kann. Und ja, ist ein bisschen wie Mouse Trick, hat dabei aber noch ein bisschen mehr Kontrolle drinne, da er auch die Bewegungsreichweite der geschwächten Einheiten des Gegners verringert. Und das setze ich dann in der letzten Karte auch fort, in der er einen Weekend-Token von einer Einheit runternehmen kann, damit die für diese Runde alle Fähigkeiten verliert. Und das wird bei Vago quasi dieser Kontrollaspekt ersetzt, dadurch, dass man noch mehr Schaden im Nahkampf machen kann mit der Karte. So von meinem Spielstil her und je nachdem, ja, kommt auch auf den Gegner dann an, ob man dieses Kontrollelement tatsächlich braucht. Wenn der Gegner jetzt eine sehr starke Einheit hat, dann ist einem vermutlich der Kontrollaspekt deutlich lieber, wenn man selber einfach hart draufhauen möchte, weil man beim Gegner nichts hat, was man unbedingt kontrollieren muss, dann ist einem vielleicht Vagohort lieber. Insgesamt, man kann ihn ja aber auch bei allen anderen Fraktionen spielen, finde ich schwierig, noch mehr zu ihm zu sagen, da halt einfach seine Einheiten noch nicht raus sind und man noch nicht weiß, ob die geleakten Karten tatsächlich dem entsprechen und wie die sich dann in die Fraktion einfügen werden. Weiter machen wir dann mit dem nächsten Commander, nämlich Dario Naharis. Hat auch seine eigene Söldnertruppe, nämlich die Stormcrows. Im Buch ist das ja so ein bisschen komisch, weil beziehungsweise in der Serie ist es eigentlich komisch, da es da die Stormcrows auch gibt. Da ist das aber, Moment. In der Serie sind es die Second Sons, die Dario anführt, die es im Buch auch gibt. Aber im Buch ist das nicht die Söldnertruppe vom Dario, sondern eine andere. Und im Buch hat er die Stormcrows und sie fanden anscheinend den Namen von den Second Sons einfach cooler und haben deswegen dann für die Serie den geändert. Genau, da es hier ja aber jetzt auf den Büchern beruht, haben wir den Stormcrow Captain und natürlich die Affiliation Stormcrows. Er hat dann noch eine Fähigkeit, nämlich Loyalty Through Coin, also Loyalität durch Münzen. Solange man den Geldsack, also die Reichtumstaktikzone besetzt, bekommt die Einheit, in der er drinne steht, plus 1 auf den Verteidigungswurf. Und sie bekommen weder Abzüge auf Moral, noch können sie, kann man Panik-Token von ihr ausgeben. Das heißt, sie können Panik-Token bekommen, aber man darf sie, während man den Geldsack hat, nicht ausgeben auf diese Einheit. Also insgesamt eine defensive Fähigkeit, bessere Verteidigungswürfel und bessere Moral- bzw. Paniktests. Auch hier gucken wir uns dann schnell die Taktikkarten an. Wir haben Mercenary's Cunning. Wenn man ein Condition Token bekommen würde, also geschwächt, verwundbar oder panisch, dann darf man stattdessen eine Wunde nehmen und diesen Token auf eine feindliche Einheit in kurzer Reichweite legen. Ja, und falls es eine Stormcrow-Einheit ist, die diesen Token bekäme, kann man stattdessen auch irgendeinen anderen Token auf die Einheit in Short Range legen, wenn man das denn möchte. Ist, glaube ich, ist schon eine nette Karte, hat auch so einen psychologischen Effekt, denn der Gegner muss sich überlegen, Token verteilen, möchte ich das wirklich? Gegebenenfalls bekomme ich den ja zurück. Oder sogar was anderes. Gerade wenn man jetzt einen Angriff vorbereitet und einen Vulnerable Token auf eine Stormcrow-Einheit legen möchte, ist natürlich ziemlich blöd, wenn man dann einen Weakened Token zurückbekommt. Ja, ist auch, glaube ich, so eine Karte, die man einfach, wenn sich die Gelegenheit bietet, spielen sollte. Und dann das Beste draus machen, aber wird jetzt, glaube ich, nicht so. Also, ja, netter Effekt, der aber kein Game Changer ist. Dann haben wir als zweite Taktikkarte noch Forced March, also der Gewaltmarsch im Deutschen. Am Anfang einer Runde kann eine freundliche Infanterieeinheit erstmal sich drehen, was sie ja normalerweise vor einem Marsch nicht darf, und dann einen freien Marsch machen, wird dann aber weakened. Ist natürlich schön, wenn man Möglichkeiten hat, den Weakened Token dann wieder loszuwerden. Wie zum Beispiel die Taktikkarte Mercenary's Cunning. Das heißt, wenn ich jetzt zu Beginn der Runde, am besten habe ich noch den ersten Zug dann, marschiere ich irgendwie in kurze Reichweite in die Flanke, bekomme einen Weakened Token, bin selber eine Stormcrow-Einheit, zum Beispiel weil Dario da drinne steht, gebe ihn dann als Vulnerable Token einfach weiter, hab mein volles Attackenpotenzial, mache einen Charge in die Flanke, Vulnerable. Klingt nach einer coolen Kombination, wenn man halt beide Taktikkarten hat. Ja. Ansonsten muss man halt irgendwie mit dem Weakened Token leben. Starks zum Beispiel können den ja durch Kettlen entfernen. Nachtwache hat Fire against the Burns against the Cold. Und so weiter und so fort. Stannis hat ja auch Karten, mit denen er, ich glaube, es war Stannis. Oder auf jeden Fall eine Baratheon-Karte, mit der man Token weitergeben kann. Mit Stannis ist natürlich, also es müsste eine Baratheon-Karte sein, denn Dario und Stannis kann ich ja nicht 2 Kommande in einer Armee haben. Okay, das heißt, ja. Die dritte Karte machen wir noch schnell, ist auch dann wieder wie bei Vagehold eine, die den Angriff verstärkt. Und zwar, wenn man eine Attacke macht, bevor der Gegner, bevor man seine Würfel würfelt, bekommt man plus 2 Würfel dazu und bekommt quasi Precision, das neue Keyword, das jetzt bei manchen schon draufsteht, von den neuen, und bei manchen noch nicht. Das heißt, Hits, die aus Würfen von 6 entstanden sind, erlauben keine Verteidigungswürfel. Dafür bekommt man dann aber für jeden Mist, den man, also für jeden Würfel, der nicht getroffen hat, selber eine Wunde. Was natürlich schön auf einer starken Einheit mit einem guten Trefferwurf ist. Am besten noch in einem Charge, da man dann die wenigsten Kosten hat. Und auch hier wieder, falls das eine Stormcrow-Einheit ist, dann darf man die höchste Attackenanzahl verwenden. Ist wie auch wieder eine sehr starke Karte, da sie Würfel dazu gibt. Wir haben diesmal sogar keine Bedingung. auch wieder auf Einheit mit Critical Blow besonders stark, da man da direkt für zwei Hits, die aus einer 6 entstanden hat, keine Verteidigungswürfel würfeln darf. Insgesamt ist der, glaube ich, sehr vielseitig, da man halt ziemlich unterschiedliche Taktikkarten hat. Man hat einmal dieses Kontrollstück mit dem Token weitergeben, man hat die Beweglichkeit durch den Forced March und man hat die pure Nahkampf- und Zerstörungspower durch Reckless Strikes. Und man hat durch sein eigenes Attachment ja sogar noch eine Defensive. Deswegen glaube ich, ist der in vielen Armeen eine interessante Wahl. Bei Starks kann man sich ganz verrückte Sachen ausdenken, dass man den zum Beispiel mit Arya spielt und dann kann man zu Beginn der Runde, da Arya ja weder eine Order noch eine Taktikkarte ist, ein freies Manöver und einen freien Marsch machen. Klingt so, als müsste der Gegner sich da auf alles gefasst machen. Ja, allgemein mit den Stark-Karten synergiert er, glaube ich, ganz gut, bringt noch ein bisschen Kontrolle mit rein und forciert noch mehr die Nahkampfstärke und die Beweglichkeit. In der Nachtwache kann ich ihn mir auch gut vorstellen. Habe ich ja beim letzten Mal darüber geredet. Dann hat man noch eine zusätzliche Karte, mit der man plus zwei Würfel und das Precision bekommt, wodurch dieser Sworn Brothers Angriff einfach, ja, extrem tödlich werden kann. Wenn man mal überlegt, auf wie viel Würfel man da kommen kann, klar, man müsste dann das Sword in the Darkness schon angelegt haben für die plus zwei Würfel. Wenn man dann noch John da drinnen stehen hat, hat man nochmal plus zwei Würfel. Mit der Karte bekommt man nochmal plus zwei Würfel. Wenn man es dann ganz extrem haben möchte und in Fire and Blood noch die Einheit markiert wurde, was dann vermutlich schon ein Fehler vom Gegner war, bekommt man nochmal plus zwei Würfel. Dann ist man bei 16 Würfel. Wenn man dann einen Charge hinbekommt und Ghost noch dazu, dann würde ich sagen, ist die Chance, so eine Einheit auszulöschen, bei mindestens 80%, wenn nicht 90, einfach geschätzt nach Gefühl. Ja, zumindest wenn man noch die Mark-Target, also den Vulnerable Token draufhauen kann und dann geht's ab die Post, aber ist natürlich auch schon sehr konstruiert, aber ja, auf eine Einheit mit John, die zu spielen, das ist nicht so konstruiert und dann hat man schon seine 12 Würfel und auch da ist es schon sehr stark. Ja, ich werde jetzt auch nicht noch über alle anderen Fraktionen reden, da ich glaube, das würde einfach den Rahmen sprengen. Wenn ihr noch oder ihr schon eine coole Liste mit den beiden Commandern habt, dann postet ihr einfach in den Kommentaren und dann kann man sich da dann ja nochmal drüber austauschen. Dann kommen wir zu den Attachments, würde ich sagen, und bevor ich die beiden dann nachher doch noch vergesse, mache ich sie direkt, die wir jetzt schon als Anführer hatten. Einmal Vago Hoat, The Crippler in dieser Version, kostet 3 Punkte und das hat mich ein bisschen verwundert, da jetzt in dem 1.5 Update viele 3 Punkte Attachments überarbeitet wurden, entweder günstiger gemacht wurden oder halt eine neue Fähigkeit bekommen haben, die noch stärker ist, da sie eingesehen haben, das hat Mike Schiene auch in dem Podcast gesagt, dass für 3 Punkte das diese Grenze quasi erreicht ist, wo das einen in der Listenerstellung so sehr einschränkt, dass man wirklich schon einen sehr stark spielbeeinflussenden Effekt haben muss. Und den sehe ich hier bei den 3 Punkten einfach nicht, denn die Effekte, die es hat, ist einmal Wishes. Es gibt der Einheit Wishes, also minus 2 auf die Panik-Attacken für die Nahkampfangriffe und Weaken Resolve. Wenn ein Gegner einen Paniktest verpatzt, mit dieser Einheit im Kampf ist, dann wird dieser Gegner weakened. Ja, ist bestimmt eine schöne Fähigkeit, gerade wenn man jetzt irgendwie was hat mit Wishes und dann, man bekommt Wishes ja dazu, also eigentlich in jeder Einheit, um dann seine eigenen länger am Leben zu halten. Aber ja, es macht gegebenenfalls nicht mehr so viel mehr Schaden wie früher, da das Wishes, also da die Paniktests ja jetzt gekappt sind und man das Ganze nicht mehr stacken kann. Das heißt, gerade gegen Einheiten mit hoher Moral hat man durch das Wishes nicht unbedingt mehr Schlagkraft. Also ich meine jetzt mit schlechter Moral. Und der Rest ist halt rein defensiv. Und deswegen sehe ich nicht so ganz, wie diese Einheit, und es funktioniert halt auch nur auf eine Einheit. Und die kann ja auch nur einmal weakened werden, wenn man jetzt andere Effekte hat, wie die beiden Cut Them Down und Prey on Fear, die auch funktionieren, wenn die Einheit, mit der man im Kampf ist, also dass man 2 Schaden mehr macht bei einem verpatzten Paniktest oder 2 Wunden wieder heilen darf, die funktionieren auch auf einer engaged Einheit, egal wo der Paniktest herkommt. Aber die kann ich halt mehrmals nutzen, während wenn die Einheit halt schon weakened ist, dann ist sie halt schon weakened, dann bringt mir die Fähigkeit nichts mehr. Ja. Insofern sehe ich den leider für zu teuer für die 3 Punkte an. Lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren. Kommen wir zu Dario Naharis. Er hat einen Befehl und ich bin sehr glücklich, dass das ein Befehl ist, da die Fähigkeit sehr stark ist. Und wir kennen es eigentlich schon, nämlich Erectus Strikes ist ähnlich zu der Attackkarte, wenn er eine Attacke macht, beziehungsweise die Einheit, in der er drinne steht, bevor die Attackenwürfel gewürfelt werden. Man darf 2 Würfel mehr würfeln, bekommt Precision, aber für jeden Miss, den man hat, eine Wunde. Also quasi jetzt hat das gleiche wie die Taktikkarte, nur dass man den Zusatz mit den mit der Stormcrow-Einheit nicht hat. Wie gesagt, finde ich einen sehr starken Effekt, deswegen gut, dass es im Befehl ist und er hat immerhin noch diesen Drawback mit der einen Wunde drinne. Ich überlege gerade, ob das dem Gegner ein bisschen Counterplay eröffnet, aber da das ja zu dem Zeitpunkt ist, bevor die Attackenwürfel geworfen werden, wenn man jetzt einen Charge macht, dann weiß man zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich, also ich glaube, es gibt keinen Effekt, der zu dem Zeitpunkt den Charge noch die Würfel neu würfeln klauen würde. Das heißt, es ist relativ kalkulierbar, wie viele Wunden man sich damit selber macht. Kostet 2 Punkte und wie gesagt, vor allem gut in der Einheit mit Critical Blow, da sind Würfel mehr immer gut, Precision extrem stark. Kann ich mir gut in der Nachtwache vorstellen in Swarm Brothers. Kann man auch in Starks reinwerfen, einfach in die Sworn Swords hat man eine 7-Punkte-Einheit, was ja noch relativ günstig ist für die Starks mit Attachment, die gut reinhauen kann. Mountainsmen können das gut gebrauchen. Also eigentlich alles, was Critical Blow hat und einen Trefferwurf von 3+. Ja, das waren die beiden Attachments zu den Anführern. Als nächstes sage ich kurz, dass ich zu Brienne und Bronn eigentlich nicht groß was sagen möchte, da die ja schon was länger raus sind. Bei Bronn hat man die Synergie, wenn man es so nennen möchte, dass er sich auf den Geldsack beruht, was ja auch die Stormcrow-Einheiten, wozu ich auch gegebenenfalls noch einen Podcast aufmachen werde, auch tun, beziehungsweise einige der neuen neutralen oder das neutrale Taktik-Deck und die neutralen, zum Beispiel auch der Dario als Anführer. Brienne ist jetzt eine Möglichkeit, wenn man jetzt mittlerweile noch mehr Angst vor dem Paniktest hat, das Stalwart in alle Fraktionen, außer das Vielvolk, Entschuldigung, das muss ich leider immer dabei sagen, reinzupacken. Ihre Fähigkeit ist nett. Das Problem ist, dass dadurch, dass man schlecht über Trace hinwegkommt mit der Bewegung, dadurch, dass sie ja doch im Vergleich zur Bewegungsreichweite recht groß sind, man quasi schon ihre Einheit, kurz als Erinnerung, ihre Fähigkeit ist, man darf, bevor man die Einheiten platziert, eine feindliche Einheit auswählen und gegen diese bekommt man dann in Nahkampfangriffen +1 auf die Trefferwürfe und +2 Würfel, was insgesamt ja eine super Fähigkeit ist, aber man muss halt vor der Aufstellung machen. Das heißt, wenn der Gegner mehr Einheiten aufstellen kann als man selber, dann wartet der halt mit der Einheit und stellt die ans andere Ende des Felds und dann wird Brienne den Effekt vermutlich nie nutzen können und man hat 2 Punkte für das Stalwart ausgegeben, was dann doch etwas zu teuer ist, meiner Meinung nach. Deswegen, wenn ihr das sie spielt, schaut, dass ihr sie in der Liste spielt, wo man doch recht viele Einheiten auf dem Feld hat, damit man halt selber genau sie gegenüber von der Einheit, die man geschworen hat, aufstellen kann. Und dann muss der Gegner halt schon entweder einiges dafür tun, dass man die nicht angreifen kann, was ihm dann vermutlich schadet und seine Pläne etwas zunichte machen kann. Oder man hat halt diesen doch sehr starken Effekt. Wie gesagt, zusätzliche Würfel immer gut. Noch besser in der Einheit mit Critical Blow. Plus 1 zu treffen, kann nicht schaden. Zu Bronn vielleicht noch ein Wort. Der ist recht interessant, da er die plus 2 Attackenwürfel auf alle Attacken gibt. Das heißt, für Fernkampfattacken auch immer ganz schön. Okay. Das waren dann die beiden, die es quasi schon gab. Dann kommen wir als nächstes zu Jaqen H'ghar als Attachment und dann sind wir auch durch mit den Attachments. Hat eine sehr interessante Fähigkeit. Ich lese es einfach mal vor. Ist ein Befehl, kann man aber nur einmal pro Runde machen und zwar zu Beginn eines beliebigen Zuges. Und dann darf man Jaqen ersetzen durch ein zuvor zerstörtes Infanterie-Attachment. Also eine, ich glaube im Deutschen heißen die Unterstützungseinheiten. Und dahinter steht in Klammern extra friendly or enemy. Das heißt sowohl von einem selbst als auch vom Gegner. Das eröffnet sehr viele Möglichkeiten. Also man darf einfach ein Attachment, das während des Spiels zerstört wurde, quasi in die Einheit, wo Jaqen steht, reintun und dafür stirbt Jaqen quasi. So kann man sich etwas vorstellen. Man ersetzt Jaqen durch dieses Attachment und hat dann auch alle Regeln, die für dieses Attachment gelten. Es gibt 2 Anwendungsbereiche, denke ich, in diesem Fall. Einmal als Versicherung, weil man selber ein teures Attachment hat, das man dadurch vielleicht in eine sehr hohe Risikoeinheit reinstellen kann, da man durch Jaqen abgesichert ist, falls die Einheit zerstört wird, das Attachment zerstört wird, kann man Jaqen opfern oder um das Attachment am Leben zu halten. Oder man nutzt es offensiv. Das heißt, wenn man sieht, ah, okay, der Gegner hat irgendwas Gutes, was ich gerne hätte, dann kann man sogar darauf gehen, die Einheit halt möglichst früh auszuschalten, um Jaqen dadurch zu ersetzen. Und dann auch, was man ja bei der Nachtwache mit Take the Black schon konnte, sich ein Attachment vom Gegner zu holen und gegebenenfalls ganz nette Synergien, die es eigentlich in der Fraktion nicht gibt, zu konstruieren. Ich hatte zum Beispiel jetzt schon mal auf dem letzten Turnier einen Berg-Commander, also Gregor Clegane, Attachment in Great Axis drin. Und das hat tatsächlich gar nicht so gut funktioniert, wie ich gedacht hätte, da die halt nicht so gut miteinander synergiert haben, sondern beide nur irgendwie automatische Wunden gemacht haben. Oder halt, ja, die automatischen Wunden vom Berg haben wir jetzt für das Mighty Cleave, das es damals noch gab, da wir noch nicht mit 1.5 gespielt haben, keine zusätzlichen Verteidigungswürfel gemacht, die hätten failen können. Das heißt, überlegt euch da, ob ihr das als Sicherheitsnetz braucht. Ich glaube, das wird so der Hauptpunkt sein, wenn man eine Liste hat, die stark vom Commander abhängt, wie zum Beispiel bei den Starks mit Eddard, dann wird er da als Sicherheitsnetz quasi eingebaut. Und wenn man dann denkt, okay, der ist aber in der Spielsituation doch recht safe, dann kann man ihn auch mal offensiv benutzen. Gerade auf Turnieren finde ich's, wenn man ihn jetzt nur rein offensiv einsetzt, ist halt schon ziemlich gewagt, da der Gegner dann auch irgendwas haben muss, was sich in der Einheit, in der Jaqen drinnen steht, lohnt. Aber auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Finde ich insgesamt gelungen. Und für 2 Punkte, da man ja erstmal ein Attachment ausschalten muss, glaube ich auch ganz gut vom Preis her. Dann kommen wir zu den NCUs. Dafür muss ich einmal kurz hier die andere Kategorie offen. Fangen wir vielleicht mal mit etwas Einfachem an. Ah, bevor ich es vergesse, sollte ich Jaqen H'ghar als Attachment noch, ja, genau, bei den Starks machen. Habe ich natürlich gerade schon übersehen. Und da der bei den Neutralen natürlich nicht spielbar ist, Jaqen als Neutralen können die Starks natürlich auch spielen, aber genauso alle, außer, sorry, Free Folk. Es gibt aber auch eine Version speziell für Starks. Und da heißt er dann, wenn ich dann weit genug runtergescrollt habe, also, nee, hier, Mysterious Prisoner. Und wichtig bei der Karte ist, dass man beide Seiten liest. Denn auf der Rückseite steht quasi der gleiche Text, den man eventuell vom Kickstarter Maimed Jamie kennt. Nämlich, man stellt ihn während der Aufstellung in eine feindliche Einheit. Das heißt, den Text, den ich jetzt gleich lesen werde, den muss man dann auch von der feindlichen Einheit, wo er dann halt attached ist, interpretieren. Da steht dann nochmal, was eigentlich nur eine Klarstellung ist, was heißt ein Attachment ist, dass dieses Modell das letzte Modell ist, das von der Einheit zerstört wird. Und wenn die Einheit zerstört wird, während er noch da drinne steht, dann darf man vom Gegner, was ja dann in dem Fall man selber ist, weil er steht ja in einer feindlichen Einheit und der Feind vom Gegner, das bin ich, ein freundliches Attachment, also für den Gegner freundlich, also für mich feindlich, oder eine Kampfeinheit, eine Nicht-Kampfeinheit, beziehungsweise, wie heißt denn die zivile Einheit, glaube ich, im Deutschen, töten. Okay, das war jetzt etwas kompliziert. Nochmal einfach erklärt, ich stelle ihn in eine feindliche Einheit, wenn ich diese Einheit auslösche, darf ich vom Gegner ein NCU oder ein Attachment killen. Kostet 2 Punkte. Ist auf jeden Fall eine extrem starke Fähigkeit. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht Jaqen tötet, bevor man die Einheit auslöscht. Das heißt, man sollte sich dann auch sicher sein, dass man die Einheit kaputt bekommt, da sonst sein Effekt einfach verloren ist. Aber ja, also so wie ich es momentan sehe, ist ein Attachment Killen. Also ich würde eigentlich gegen fast alles, wo ich so in letzter Zeit gegen gespielt habe, eine NCU killen, da man damit einfach direkt noch eine Aktivierung weggenommen hat und man hat ja gerade eine Einheit zerstört, das heißt, man hat schon eine Aktivierung weniger und dann hat man quasi direkt 2 Einheiten vom Gegner zerstört. Ja. Es kann aber natürlich, wenn es jetzt Einheiten sind, die Siegespunkte geben, wie zum Beispiel Joffrey, ich glaube, bei dem reicht es, wenn man Joffrey tötet, da sich die 2 Siegespunkte abzuholen, klingt ja auch noch einen ziemlich guten Deal, wenn man Armeen hat, die stark vom Anführer abhängen, wie zum Beispiel andere Starks mit Eddard. Da den Eddard rauszunehmen, ist natürlich auch ziemlich cool. Ja, ich würde nicht sagen, es ist immer das NCU, aber ich würde sagen, wenn man jetzt nicht groß sieht, dass beim Gegner ein Attachment so essentiell ist, dann ist man gut damit beraten, nicht einen Guard-Captain zu töten, sondern einfach ein NCU, weil das NCU deutlich mehr Einfluss aufs Spiel hat. Okay. Dann, ja, und ich bin als bei meiner Stark-Armee mit Eddard tatsächlich etwas traurig, dass ich nicht sowohl diese Version von Jaqen als auch die andere spielen kann, denn mit Eddard hat man durch die Led-by-Example-Karte eine recht gute Chance, eine Einheit ziemlich früh rauszunehmen. Und da wohnt er sich dann quasi in beiden Varianten, da man doch gerne dieses Sicherheitsnetz, das er in der neutralen Variante hat, benutzen möchte. Okay, dann zurück zu den NCUs. Ich muss ja gerade wieder zurück. Und wir nehmen tatsächlich Tycoon Nestoris von der Eisernen Bank. Der hat folgende Fähigkeit. Einmal pro Spiel zu Beginn eines Zuges darf man bis zu 5 Wunden über beliebig verteilte Einheiten, freundliche Einheiten auf dem Feld verteilen. Und dann dreht man die Karte um, damit man weiß, dass der Effekt schon benutzt wurde. Kostet 4 Punkte, reiht sich damit in quasi die Reihe der NCUs ein, die ja sehr lang ist bei 4 Punkten. Ist jetzt eine weitere Heilungsmöglichkeit. Dadurch haben zumindest Nachtwache und Starks jetzt 2 Möglichkeiten, mit NCUs zu heilen. Free Folk hat so ein bisschen mit Kraster noch, der ja bei der Nachtwache gespielt werden kann. Der Charme hier dran ist, dass das halt an keine Bedingung geknüpft ist. Ich muss weder ihn selber aktivieren, das heißt, ich kann das machen, wenn ich eine Einheit, mir fallen gerade Swan Brothers häufig ein, da ich da ja eben drüber gesprochen, also im letzten Podcast drüber gesprochen habe, die fallen jetzt ja von 8 auf 5 Würfel, wenn es jetzt wirklich wichtig ist, dass sie mit voller Kraft zuschlagen, kann ich das benutzen, um ihnen einen Rank wiederherzustellen. Im besten Fall kann man damit ja sogar 2 Ranks wiederherstellen. Was ich aber besonders, glaube ich, stark finde, ist, wenn man zum Beispiel in Game of Thrones, beziehungsweise auch in Clash of Kings, wo ihr jetzt mit der Anpassung der Game Modes in dieses Contesten, also dass, wenn man mit einem Gegner im Kampf ist, der mehr Ranks, also Schlachtreihen hat als man selbst, man das Objective nicht mehr kontrolliert und dann auch die Siegespunkte nicht bekommt, hinzugekommen ist. Da finde ich es sehr stark, wenn man sich dadurch einfach die Siegespunkte holt. Da man wieder eine Schlachtreihe auffüllt und dadurch das Objective wieder kontrolliert. Und das dann gegebenenfalls mit 5 Wunden kann auch mal bei 2 Einheiten funktionieren und da hat man quasi, wenn man das dann im letzten Zug macht, der gegebenenfalls keinen Einfluss mehr hat oder der eigene Zug ist, hat man einfach die Möglichkeit, nochmal Wunden zu heilen, sich 1-2 Siegespunkte dadurch zu holen, in Game of Thrones auch noch die Effekte von den Objectives nutzen zu können, falls das Effekte sind, die benutzt werden, wenn man scored. Also in Game of Thrones, denke ich, ist der eine sehr sinnvolle Wahl für alle Armeen, die vielleicht sowieso schon so ein bisschen auf eher das Halten von den Objectives als jetzt den Gegner komplett zerstören ausgelegt sind. Also eine nette Ergänzung, die einfach nochmal so ein bisschen einen anderen Spielstil, nämlich so ein bisschen mehr nicht auf Zerstören, sondern aufs Heilen ausgelegt ist, dazu bringt. Und dann, jetzt im 1.5 Podcast habt ihr vielleicht schon gehört, dass Varys auf 5 Punkte erhöht wurde. Und in dieser Box gibt es auch 2 andere 5 Punkte NCUs, die jetzt allen, so langsam wird das in Running Gag, allen Fraktionen außer dem Free Folk zur Verfügung stehen. Und 5 Punkte ist natürlich schon krass, da fast alle Fraktionen halt ihre Standardeinheiten, die ja auch nicht zu verachten sind bei den meisten, bekommen und ja, das dann für eine einzelne Figur abseits des Schlachtfelds auszugeben, ist schon einiges und entsprechend können die auch einiges. Wir fangen mal mit Jaqen an, da wir den ja eben schon hatten, wie gesagt, hier die dritte Variante, in der er in der Box ist, ist halt auch einfach ein cooler Charakter. Wenn man mit ihm aufs Tactics Board geht, das heißt in der Regel einmal pro Runde, genau, dann darf man eine feindliche Einheit als Ziel bestimmen und würfelt einen Würfel. Bei einer 1 passiert nichts. Bei 2 bis 4, das ist dann eine Chance 50-50, dass man die 2 bis 4 würfelt oder nicht, bekommt diese Einheit eine Wunde. Könnte man auch sagen, okay, bisher habe ich keinen Effekt und eine Wunde gemacht. Ist jetzt irgendwie nicht so stark und kostet 5 Punkte. Aber jetzt kommt es dicke, nämlich bei einer 5 darf ich ein Nicht-Charakter-Attachment, das heißt, das Charakter-Keyword darf nicht draufstehen, das heißt quasi kein namhaftes Attachment, sondern ein generisches Attachment, wie den Guard Captain, den Sponsor Captain, die man halt mehrmals aufstellen kann, töten aus dieser Einheit. Und bei einer 6 darf ich irgendein beliebiges Modell töten, kann also insbesondere ein Character Attachment sein. Das heißt, jedes beliebige Modell in dieser Einheit, egal ob's. Ja, okay, Eddard Stark töten war irgendwie sowieso nicht so schwierig. Aber auch ein Joffrey, dem er dann 2 Siegespunkte gibt, oder ähnliches, kann ich damit töten, muss allerdings halt D6 gewürfelt haben, ist also recht random. Aber es gibt eine Möglichkeit, dieses Glück, ja, oder es gibt eine Chance, dass man etwas, nochmal eine zusätzliche Chance für dieses Glück bekommt, nämlich wenn man die Schwerterzone genommen hat mit ihm, dann darf man den Würfel neu würfeln. Und wenn es jetzt um die Sechsen geht, ist es halt immer noch recht glücksabhängig. Ist ja dann eine Chance von 1/6 plus 5/6 mal 1/6, also 11/36, also ungefähr 1/3. Das Problem ist ein bisschen, dass man halt den Effekt von der 5 und der 6 nicht kombinieren kann, da ja meistens, es sei denn, da sind irgendwelche komischen Nachtwachen-Shenanigans passiert, entweder ein, wenn man ein Attachment hat, entweder ein Nicht-Charakter-Attachment oder ein anderes Attachment hat. Das heißt, wenn ich ein Charakter-Attachment habe, dann kann ich die 5 halt nur als eine normale Wunde und nicht als töte ein Nicht-Charakter-Attachment, denn da steht ja nicht drin, ist nutzen. Das heißt, ich muss mir vorher ja schon überlegen, auf welche Einheit ich das lege, und dann hat man halt bei, wenn man tatsächlich auf die Schwerter geht, eine gute Chance, ein Charakter-Attachment zu töten. Das ist 1/3 mal 2/3 mal 1/3. 1/3 plus 2/3 mal 1/3. Ich glaube, eben habe ich das mal auch schon als Plus gesagt. Im Endeffekt also 5/9, also 55%. Ungefähr 50-50, 5/4, wenn man so möchte. Ja, wie gesagt, es ist immer noch sehr glücksabhängig. Es ist weit weg von sicher, aber es ist schon eine gute Chance, dass man dieses Nicht-Charakter-Attachment töten kann. Vor allem im Vergleich zu dem, was auch immer ich eben ausgerechnet habe. Ich glaube, es war knapp unter 1/3, dass man ein Charakter tatsächlich tötet. Ja, und die eine Wunde ist, sonst hat man 1/6, dass es nicht mal die eine Wunde ist. Wenn man das wiederholen darf, hat man ja über 95%, dass es zumindest diese eine Wunde ist. Wenn man Taktikkarten hat, die nur bei schon beschädigten Gegnern funktionieren, kann das natürlich sehr gut sein. Ich finde es insgesamt, also vielleicht so, ich glaube, die Regeln sollten jetzt eigentlich klar sein, die Wahrscheinlichkeiten habt ihr vielleicht ein bisschen mitbekommen, vielleicht zusammenfassen nochmal. Nee, ich fasse nicht nochmal zusammen. Die es interessiert, die können sich das auch selber ausrechnen, und die es nicht interessiert, die denken sich vermutlich nur viel zu viele Zahlen. Ja. Man kann Risiko gehen und versuchen, Charakter auszuschalten. Man kann 50-50 quasi ein Nicht-Charakter ausschalten, und eine Wunde macht man. Also wenn man die Schwerter nimmt. Sonst, ja, egal, nicht über die Zahlen reden. Was ich davon halte, ist, ja, ich mag solche glücksabhängigen Sachen, die so einen starken Einfluss haben können, nicht. Denn ich finde, es sollte halt nicht nur um Glück gehen in dem Spiel. Ich glaube, der wird selten in einer Armee sein, die ganz oben bei den Turnieren mitspielt. Vor allem, wenn es Turniere sind, eventuell die auch über 2 Tage und dann 6 Spiele oder so gehen, da man da einfach nicht konstant dieses Glück haben wird und dann in einem Spiel es halt mal richtig daneben geht, und wenn man dann einen guten Gegner hat und man hat dann 5-Punkte-Attachment, das nichts gemacht hat, dann stehen die Chancen doch recht schlecht. Andererseits kann es halt sein, dass der dem Gegner total den Tag kaputt macht, weil man halt immer diese Fünfen würfelt und klack, alle Attachments von ihm gekillt hat, auf die er gegebenenfalls angewiesen ist. Ja. Also ich weiß nicht. Also ich finde diese Würfel Sachen, wo es so ein extrem starkes Ergebnis gibt. Ja. Da kann man den Gegner dann dafür gratulieren, dass er Glück hatte und ja, ist nicht so meins. Aber ja, in Freundschaftsspielen vermute ich schon ganz lustig, wenn Jacken da halt übers Feld läuft, getarnt und hier einen absticht, da einen absticht. Also von der Idee her finde ich schon lustig. Auch fürs, wie man so schön sagt, Competitive Play, nicht ganz angemessen. Und geht da auch leider so ein bisschen in die Richtung, was ja jetzt auch mit dem Night's Watch Stormthrower war, dass halt teilweise sehr glücksabhängige Einheiten jetzt reingebracht wurden. Das kann man jetzt vom nächsten, nämlich World of Frey, und auch dem letzten überhaupt nicht sagen. Der hat nämlich folgende Fähigkeit, einen Einfluss, das heißt, wenn man mit ihm eine auf Tactic Board geht, eine Zone einnimmt, da darf man ihn anlegen. Und diese Einheit bekommt dann auch direkt eine Wunde. Also wieso Jack nehmen, wenn Boiler doch quasi genau das gleiche kann. Und das ist nicht alles, sondern wenn man der erste Spieler ist oder die Krone kontrolliert, dann verliert diese Einheit und ihre Attachments, was jetzt ja sowieso ist, wenn die Einheit es tut, alle ihre Fähigkeiten. Das ist ein extrem starker Effekt. Er ist natürlich so ein bisschen eingeschränkt, aber ja, okay, wenn man erster Spieler ist, das ist man halt in jedem Zeitzug, dann funktioniert es sowieso. Oder die Krone kontrolliert. Ja, hat man diesen extrem starken Effekt, gegebenenfalls, dass ein Gegner alle, eine gegnerische Einheit alle Fähigkeiten verliert. Wirkt jetzt so ein bisschen entgegen, was sie versucht haben, dass man jetzt mehr Attachments spielen soll, die ja dann wieder starke Fähigkeiten geben und sich oft auch in teureren Einheiten erst lohnen, dadurch, dass sie die teilweise günstiger gemacht haben. Und ja, ist halt so ein bisschen so ein Schere-Stein-Papier, ne? Wenn ich jetzt eine krasse Einheit aufstelle, die, keine Ahnung, 10 Punkte kostet, weil krasses Attachment drin ist, und dann kommt Border und ja, da muss man dann gucken, dass man vielleicht All-In geht und alle Einheiten von einem so aussehen und man dadurch weniger Einheiten spielt. Aber man hat halt relativ wenig Counterplay. Da, okay, entweder ist der Gegner erster Spieler in der Hälfte der Züge, dann funktioniert es schon überhaupt nicht mit dem Counterplay. Sei denn, ich habe selber Varys dabei, der aber auch wieder genauso viel kostet und bei dem ist halt auch nur auf die 3+, dass ich ihn blockieren kann und da er das ja jede Runde hat und ich jede Runde seinen Effekt negieren wollen würde, ja, kann ich damit Varys recht wenig anderes machen und vor allem kann ich dann die Zone nicht blockieren, die er nehmen möchte. Genau. Oder ich habe den ersten Zug und dann muss ich halt, um es sicher zu verhindern, mir sofort die Krone nehmen, was jetzt in 1.5 vielleicht gar nicht mehr so schlimm ist, da die da für alle Fraktionen eigentlich interessant geworden ist. Aber halt auch nicht unbedingt das, was ich eigentlich machen wollte. Und dann kostet es mich vielleicht genauso viel, wie wenn ich das gemacht hätte, was eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Und dann wurde halt sein Ding machen lassen. Insgesamt, ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal gegen ihn gespielt. Hatte auch starke Einheiten dabei. Und habe tatsächlich ihn nicht als so schlimm empfunden. Ich würde auch empfehlen, versucht nicht unbedingt ihm, wenn er nicht erster Spieler ist, die Krone zu nehmen, sondern versucht eure Einheiten halt zu aktivieren, bevor er Border aktiviert und den Einfluss anlegen kann, denn dann, ja, setzt ihr ihn quasi so ein bisschen unter Druck. Oder gegebenenfalls könnt ihr ihn auch so ein bisschen ködern, dass er aufs Taktikboard geht extra, weil er eure Einheit ausschalten kann. Also da versucht einfach selber ein bisschen den Ton anzugeben und dem alten Sack zu sagen, hier, ja, komm, wenn du es nötig hast, dann mach halt, dass ich meine Fähigkeiten verliere, aber lasst ihn das was kosten. Indem entweder halt ihr schon die Einheit aktiviert habt, die am besten für ihn ist und das dann, ja. Oder indem ihr schon mal mit den Schwertern ihn angegriffen habt, mit der angegriffen habt und halt bedroht, das nochmal zu tun. Oder indem ihr ihn halt zu was Unvernünftigem zwingt, weil er eigentlich eine Einheit auf dem Feld aktivieren sollte und nicht wollte. Ja, das waren jetzt so meine ersten Gedanken. Ich finde die Box insgesamt ziemlich cool, da halt sehr viel dazugekommen ist und halt alle das nutzen können. Also prinzipiell ist es halt einfach eine große Erweiterung für das Spiel. Und ich glaube, es sind auch viele Sachen dabei, die man in unterschiedlichen Fraktionen nutzen kann. Also sowohl zum Beispiel Tycho ist jetzt in NCU, den kann ich mir sowohl bei den Lannistern als auch bei den Baratheons, als auch bei den Starks, als auch in der Nachtwache vorstellen. Also eigentlich bei allem, was momentan so raus ist. Bei Neutralen jetzt mit Blackguard und sowas in den Marker-Szenarien auf jeden Fall auch sinnvoll. Border, wie gesagt, hängt eigentlich eher vom Gegner ab. Der hat natürlich so ein kleines bisschen einen Bias zu den Lannister, dann die mit der Krone besonders viel anfangen können. Aber auch nicht um, also ja, kann man auf jeden Fall auch in anderen Fraktionen spielen, wenn man so ein bisschen mehr auf diese Kontrolle gehen möchte. Und wird vermutlich auch jetzt stark davon abhängen, wie sich so das Meta insgesamt entwickelt, ob es bei zu starken einzelnen Einheiten landen wird, was Warder dann entsprechend stärkt und dann auch für alle interessant macht. Ja, Jacken Schwerter nehmen möchte sowieso jeder als NCU, wer halt so diesen Glücksfaktor nicht so schlimm findet wie ich. Der ist auch in allen Fraktionen gut beraten, damit hängt halt quasi auch wieder ein bisschen mehr vom Gegner ab, als von der eigenen Armee. Brienne bringt das Stalwart mit, worüber sich viele Armeen freuen. Ja. Also insgesamt finde ich sehr positiv die Box. Bin gespannt, wie viel man davon so sieht und habe selber schon ein bisschen was davon ausprobiert und möchte auch in Zukunft noch Sachen daraus ausprobieren. Das ist dann auch für diesen Podcast gewesen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß weiterhin beim Spielen und Malen. Das war die Folge zur NutriHero Box 2. Nicht bei allen bin ich so besonders auf alle Möglichkeiten, wie man sie einsetzen kann, in der und der und der Fraktion eingegangen. Deswegen würde ich euch einfach die Aufgabe geben, dass ihr das noch tut. Sagt doch einfach mal, welchen Charakter ihr aus der Box am interessantesten findet und in welcher Fraktion ihr ihn einsetzen möchtet. Das könnt ihr bei Facebook, zum Beispiel in der Song of Ice and Fire Gruppe Deutschland oder direkt bei MT5 kommentieren. Wenn ihr immer benachrichtigt werden wollt, wenn eine neue Folge online geht, das ist ja relativ unregelmäßig, dann könnt ihr die MT5-Seite mit Gefällt mir markieren und abonnieren. Und ihr könnt auch ein Review auf MT5 schreiben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem könnt ihr auch im Blog kommentieren, da kriege ich auch immer direkt eine E-Mail-Benachrichtigung und versuche dann auch möglichst schnell darauf zu antworten. Das Ganze findet ihr unter mt5.home, also home.blog, also blog. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und bis zum nächsten Mal.